И Гриша их але не знаме, Год зегнел их але райхлих. Ich habe schon vorher gesagt, tief in mein Herz, ich habe einen warmes Platz für deutsche Volk. Zuerst, deutsche Volk hat evangelisiert unser ukrainische Volk. Deutsche Volk hat befreit mich von Kommunismus. Und zu dritte, deutsche Volk hat mir gegeben, beste Mädchen in der Welt, das ist meine Frau. Preis dem Herrn. Случае имеем англоязычных. Just in case we have English-speaking people among us, I greet you all in the name of Jesus and may God richly bless each and every one of you. Я знаю, мы имеем испанскоязычных. La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos vosotros y comente, bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Мир вам всем. А вы разберите, кому что ближе. Хорошо? Come here, brother. Когда я был в Южной Америке миссионером, als ich in Südamerika als Missionar war, и брат, который передавал мне служение, und der Bruder, welcher mir den Dienst übergeben hat, он всегда говорил, hat immer gesagt, этот брат имеет две души. Dieser Bruder hat zwei Seelen. И люди не понимали, что такое. Und die Menschen haben nicht verstanden, was es ging. Мою жену звать Альма. Meine Frau heißt Alma. И по-испански Альма – это душа. Und auf Spanisch Alma heißt die Seele. И вот, говорит, имеет две души. Und sagt, hat zwei Seelen. И когда я проповедовал, und als ich gepredigt habe, и делал призыв, und ich habe Zuruf gemacht, я говорю, я имею две души и обе спасенные. Ich habe gesagt, ich habe zwei Seelen und die beide sind gerettet. А ты, грешник, имеешь одну душу и та погибшая. Und ich habe gesagt, du bist Sünder, du hast eine Seele und die ist verloren. Выходи наперед и отдавайся Господу. Komm nach vorne und übergebe dein Herz dem Herrn. Идет и кается. Die gehen und tun Buße. Слава Богу. Preis dem Herrn. Мы откроем Откровение. Wir werden das Buch Offenbarung aufschlagen. И будем читать из 12 главы. Wir werden vom 12. Kapitel lesen. И мы читаем 11 стих. Den 11. Vers. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und haben ihr Leben nicht geliebt, bis hin zum Tod. Auch lesen wir aus Hebräerbrief, vom 4. Kapitel, 14. Vers. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Братья и сестры, Brüder und Schwestern, мы сегодня имеем важное слово. Wir haben heute ein wichtiges Wort. Все слово Божье важное. Ganzes Wort Gottes ist sehr wichtig. И я буду просить вашего внимания. Und ich werde euch eure Aufmerksamkeit bitten. Чем внимательнее будете слушать, je aufmerksamer werdet ihr zuhören, будет легче нам с братом, desto leichter wird uns mit Bruder, и полезнее для всех нас. Und besser wird für uns alle. Брат не знает, о чем я буду говорить. Bruder weiß nicht, was ich sprechen werde. Но я лично привык к переводам. Aber ich bin schon gewöhnt, mit Übersetzer zu sprechen. Я проповедовал тысячи проповедей с переводами. Ich habe tausende Predigten mit Dolmetscher gepredigt. Поэтому я привык к этому. Deswegen bin ich schon gewöhnt. Но брат не знает, о чем я буду говорить. Aber der Bruder weiß nicht, was ich sprechen werde. Внимательнее будете слушать. wenn ihr aufmerksam zuhören wird, лучше будет нам с братом, wird uns mit Bruder besser и полезнее для всех нас. Und besser für uns alle. Когда здесь было 11 собраний русских немцев, als hier 11 Versammlungen waren Russland, von Russlanddeutschen, когда я начал сюда приезжать, und als ich angefangen habe, hierher zu fahren, я бывал у вас целыми неделями. Ich war hier die ganzen Wochen lang. Но когда теперь более чем 80, aber als hier jetzt mehr als 80, то я не могу везде быть. Ich kann nicht überall sein. И также я есть проездом. Und ich bin hier nicht für eine Zeit, ich bin hier kurzfristig, ich fahre weiter. Я ездил на Украину. Ich war in der Ukraine. И возвращаясь назад, заехали к вам. Und ich fahre jetzt zurück und bin ich auch zu euch für eine kurze Zeit. Поэтому не обижайтесь, что только на одно собрание. Deswegen, ihr sollt nicht beleidigt sein, dass ich nur für eine Versammlung mit euch bin. Как вы говорите по-немецки, wie ihr in Deutsch spricht, besser wie gar nichts. И вот, дорогие, und ihr Lieben, наша тема сегодня, unser Thema heute, исповедание веры, Bekenntnis des Glaubens. Если кто из вас, wenn jemand von euch, уже слышал эту проповедь, diese Predigt schon gehört hat, помните, что большинство людей не слыхали ее. Müsst ihr wissen, dass die meisten haben diese Predigt noch nicht gehört. И они должны ее слышать. Und sie müssen diese Predigt auch hören. Я имею такой характер. Ich habe solch einen Charakter. Если кто-либо уже слышал мою проповедь, wenn jemand meine Predigt schon gehört hat, на эту тему, auf dieses Thema, я не имею такой смелости говорить. Ich habe diese Freimütigkeit, nicht darüber zu sprechen. Но некоторые проповеди, aber manche Predigten, я буду говорить, ich werde sprechen, если даже половина слышали уже, wenn sogar die Hälfte diese Predigt zu, gehört hat. И эта проповедь очень важная для всех нас. Und diese Predigt ist sehr wichtig für uns alle. Слово Божье учит нас, das Wort Gottes lehrt uns, что вера должна быть исповедана, dass der Glaube muss bekannt werden. Если вера не исповедана, wenn der Glaube ist nicht bekannt worden ist, она не принесет никакой пользы. Bringt dieser Glaube gar nichts. Сердцем мы веруем к праведности. Mit dem Herzen glauben wir zur Gerechtigkeit. Устами исповедуем ко спасению. Mit Lippen bekennen wir zu unserer Erlösung. Так Слово Божие нам учит, нас учит. So spricht und so lernt uns das Wort Gottes. Устами мы должны исповедать то, mit unseren Lippen müssen wir bekennen das, что в нашем сердце, was in unserem Herzen ist. Amen. Amen. Я знаю, вы переносили многие гонения. Ich weiß, dass ihr viele Verfolgungen durchgemacht habt. И представители власти вам говорили. Und die von der Obrigkeit, von der Regierung vertretende sind, die haben gesprochen. Ты можешь верить. Du kannst glauben. Но держи для себя. Aber halte das für dich. Но только скажи, отрекись от Господа, отрекись от этого. Und muss nur von Gott absagen, abschwören. Но вы знали, что это значит. Aber ihr habt gewusst, was das и bedeutet. За всякую цену старались хранить веру. Und für jeden Preis habt ihr den Glauben aufbewahrt. Дьявол знает, der Teufel weiß, что исповедание имеет силу. Dass die Bekenntnis hat eine Kraft. Мы до этого после дойдем. Wir werden zu diesem noch kommen. Но вера должна быть исповедана. Aber der Glaube muss bekannt werden. И исповедана правильно. Und soll richtig bekannt werden. Мы читаем в Старом Завете. Wir lesen im Alten Bund. Когда Моисей послал, als Moses gesandt hat, 12 соглядатаев, 12 Aufseher, на в обетованную землю, ins verheißene Land, и они пришли назад, und die sind zurückgekommen, принесли плоды этой земли, sie haben die Früchte von diesem Land mitgebracht, и сказали, что земля хорошая, und sie haben gesagt, dass das Land gut ist, но там живут великаны, aber dort leben die Riesigen, и когда мы на них смотрели, und als wir auf sie geschaut haben, и в сравнении с ними, und im Vergleich mit ihnen, Мы были как саранча. Wir waren wie die Heuschrecken. Но два из них, aber zwei von denen, Иисус Навин и Халев, Йозуа und Калеб, говорили иное. Haben was anderes gesagt. Вы знаете, не всегда Бог по стороне большинства. Wisst ihr, Gott ist nicht immer auf der Seite der Mehrheit. 10 говорят одно негативное. 10 sprechen das eine negativ. Но двое говорят позитивно. Aber zwei sprechen positiv. И разница в том, und der Unterschied ist da, что эти 10, dass diese 10 сравнивали себя с этими великанами. Haben sich mit diesen Riesen verglichen. И они были как саранча против них. Und sie waren im Vergleich mit diesen Riesen wie Heuschrecken. Но эти два, aber diese beide, сравнивали этих великанов с Богом, haben diesen Riesenmenschen mit Gott verglichen. И они были как саранча против Бога. Und diese Riesen waren wie die Heuschrecken gegenüber Gott. И поэтому мы победим, они сказали. Deswegen haben die gesagt, wir werden besiegen. Хвала Богу. Preis dem Herrn. И вот, дорогие, этот стих, который был прочитан, und ihr Lieben, dieser Vers, welches wir gelesen haben, они победили его, дьявола. Sie haben ihn überwunden, den Teufel. Верные победили дьявола. Die Gerechten haben den Teufel überwunden. И победы без битвы не бывает. Und es gibt keinen Sieg ohne den Kampf. Победа в борьбе. Der Sieg ist im Kampf. Да, есть борьба. Ja, es gibt keinen Kampf. И говорится, они победили его. Und hier steht geschrieben, sie haben ihn besiegt, überwunden. Тремя вещами. Mit drei Sachen. Кровью Агнца. Mit dem Blut des Lammes. Словом свидетельства своего. Durch das Wort ihres Zeugnisses. И не возлюбили в русском душе, у немецком жизни своей даже до смерти. Und sie haben ihren Leben, in russischer Übersetzung steht, sie haben nicht geliebt ihren Seelen bis zum Tod. У немецком и в английском написано жизни своей. In englischer und in deutscher Übersetzung steht ihr Leben. Не возлюбили до смерти. Sie haben nicht geliebt bis zum Tod. Мы читаем. Wir lesen. Слово Божие говорит нам. Und das Wort Gottes spricht zu uns. Или псалмист восклицает. Псалмдихтер spricht und sagt. Милость твоя лучше, нежели жизнь. Deine Gnade ist besser als das Leben. Жизнь есть от Бога. Das Leben ist von Gott. И она очень дорогая. Und das Leben ist sehr teuer. Но еще дороже. Aber noch teurer. Тот, кто дает жизнь, жизнедавец. Der das Leben gibt. Lebensgeber, das ist Gott. Бог. Слава ему. Preis sei ihm. Бог творец жизни. Gott ist Schöpfer des Lebens. Дьявол есть творец греха и смерти. Der Teufel ist Schöpfer der Sünde und des Todes. Пока он не стал падшим архангелом, solange er gar kein gefallener Engel war, греха не было. Es war keine Sünde. Сатана создал грех. Der Satan hat die Sünde gemacht, geschaffen. И вот, дорогие, und ihr Lieben, мы должны знать, wir müssen wissen, что такое фундамент нашей веры. Was ist eigentlich Fundament unseres Glaubens? И фундаментом нашей веры есть Христос и Его Слово. Fundament unseres Glaubens ist Jesus Christus und sein Wort. Я уже вам упоминал раньше. Ich habe euch schon früher gesagt. Когда я первый раз посетил Украину, als ich zum ersten Mal Ukraine besucht habe, и мы завезли туда гуманитарную помощь, und wir haben dorthin die humanitäre Hilfe gebracht, и приехал главный из Zollamt, или таможней, und kam der Oberste vom Zollamt, и начал переписывать то, что мы привезли, hat alles aufgeschrieben, was wir mitgebracht haben, и хозяйка, где я был там, und die Wirtin, wo ich gewesen war, она ему сказала о мне, sie hat ihm über mich gesagt, что я с Канады, dass ich aus Kanada bin, и сказала мое имя, отчество. Und sie hat mich mit Namen und mit Vaters Namen genannt. Дмитрий Захарович. Дмитрий Захарович. Он подошел ко мне. Er ist zu mir gekommen. И говорит. Und sagt. Дмитрий Захарович. Дмитрий Захарович. У нас на Украине. Bei uns in der Ukraine. Православная церковь. Orthodoxe Gemeinden. Она разделена надвое. Ist auf zwei gespaltet. Одна часть подлежит московскому патриархату. erste Teil gehört zu Moskau Patriarchat. И другая к Киевскому патриархату. Das andere Teil gehört zum Kiew. И говорит, какая из них правильная? Und fragt, welches von den beiden ist richtig? И я ему говорю. Ich sage zu ihm. Основоположником христианства есть Христос. Der Grundleger des Christentums ist Christus. И основой христового учения есть Евангелие. Und der Grund des christlichen der christlichen Lehre ist Evangelium. И если московский патриархат. Und wenn Patriarchen aus Moskau. И киевский патриархат. Und Patriarchen aus Kiew. Обратятся к Евангелию. Sich zu Evangelium wenden werden. Будут читать Евангелие. Werden das Evangelium lesen. Будут верить, как написано. Werden glauben, so wie es geschrieben steht. Будут жить, как написано в Евангелии. Werden so leben, wie es geschrieben steht. И будут учить людей, как написано. Und die werden die Menschen lehren, wie es geschrieben steht. Оба будут правдивые. Beide werden richtig sein. Но пока этого не будет, ни один из них не правильный. Aber solange es nicht gibt, ist keiner von diesen beiden richtig. Амен, братья Amen. И сестры. Так оно есть. So ist es. И поэтому Und deswegen, я начинаю с из задней части. Ich fange von hinterem Teil Они an. Не возлюбили жизни своей даже до смерти. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Они стояли в первой заповеди. Sie standen im ersten Gebot. Возлюби Господа твоего всем сердцем своим. Liebe deinem Herrn mit ganzem deinem Herzen. Возлюби его всей душою, всем помышлением и силой твоей. Liebe ihn mit ganzer deiner Seele, mit allen deinen Kräften, mit ganzem Gemüt. Они возлюбили Господа Бога. Und sie haben dem Herrn geliebt. И этим победили. Und dadurch haben sie überwunden. Но это не все. Aber das ist noch nicht alles. Написано, они победили кровью Агнца. Es steht geschrieben, sie haben überwunden durch des Lammes Blut. И вы уже пели песню «Сила в крови». Und ihr habt schon das Lied gesungen, es ist Kraft in dem Blut. Сила в крови Христа. Es ist Kraft in dem Blut Christi. Кровь Иисуса Христа имеет силу. Das Blut Jesu Christi hat Kraft. За что мы благодарим Бога. Dafür wir danken Gott. Я уже упоминал. Ich habe schon erinnert. В Америке. In Amerika. Может быть и в Германии. Vielleicht auch in Deutschland. В некоторых протестантских церквах. In manchen protestantischen Kirchen. Они имеют свои Песенники. Sie haben ihre eigenen Gesangbücher. Более тысячи песен. Mehr als 1000 Lieder. И ни одной песни нет о силе крови Христа. Und es gibt kein einziges Lied über Blut Jesu Christi. Они говорят. Sie sagen. We don't want bloody religion. Мы не хотим кровавой религии. Wir wollen keine blutige Religion. Но Слово Божие говорит нам. Aber das Wort Gottes spricht zu uns. Без пролития крови не бывает прощения. Ohne Vergießung des Blutes gibt es keine Versöhnung. Разницу делает силу крови Христа. Der Unterschied macht die Kraft des Blutes Jesu Christi. Сегодня люди знают, Heute wissen die Menschen, что наша планета стоит на пороховой бочке. Взорваться, вот взорвется. Dass unser Planet steht auf einem Pulverpass und es wird bald explodieren. И ищут, где же безопасное, безопасное место. Und die suchen, wo gibt es ein sicheres Ort, ein sicheres Platz. Они его не могут найти. Und sie können es nicht finden. Есть одно безопасное место. Es gibt nur ein sicherer Ort. Это под покровом крови Иисуса Христа. Unter dem Blut Jesu Christi. Слава Богу. Preis sei Gott. В этом есть победа наша, братья. In diesem ist unser Sieg. Хвала Богу за это. Preis dem Herrn dafür. Меня рукополагал. Mich hat eingesegnet. Но ordiniert. Меня рукополагал брат Потипко. Ordiniert. Bruder Potipko. Да, вы понимаете это слово. Ich bin ordiniert. Prediger. Меня рукополагал, но не кесарь, ордендер. Брат Потипко. Он дожил месяц или два, до 100 лет не дожил. Er hat fast 100 Jahre gelebt, paar Monate hat nicht gereicht. Когда были моложе они, Als die jünger waren, они жили у нас там на одной улице, Sie haben mit uns auf einer Straße gelebt. І через вулицю на другій стороні. Und auf anderer Straßenseite. У них жила спиритистка. Hab eine Frau, spiritistische Frau gelebt. Да. І эта спиритистка приходила к жене брата Потипко. Und diese Frau, die Spiritismus mitgemacht hat, die kam zu der Frau von Bruder Potipko. І просит. Und bittet. Дай мне петрушки, морковки, цибульки и так дальше. Gib mir Zwiebeln, Karotten und andere Sachen. Всегда что-то просит. Hat immer irgendwas um irgendwas gebeten. И сестра говорит, пойди там вырви себе. Und die Schwester hat gesagt, geh in den Garten und kannst du dich holen, was вона du brauchst. Имела там огород. Sie hatte einen kleinen Garten da. И вона это делала. Und sie hat's getan. Однажды вона прийшла. Einmal ist sie gekommen. И говорит. Und spricht. Ты мне всегда делала столько много добра. Du hast mich immer viel Gutes getan. Разреши мне сделать тебе что-то доброе. Erlaub mir bitte, dass ich dich auch was Gutes tue. А вона говорить, мені не нужно, у мене все есть. Sie sagte, ich brauch gar nichts, ich hab alles. Ну, вона говорить, я тебе скажу твой Zukunft или будущность. Und sie sagte zu ihr, ich werde dir deine Zukunft vorhersagen. А сестра говорить, я знаю мою будущность. Und die Schwester sagt, ich kenne schon meine Zukunft. Не надо говорить. Ich brauch nicht. А вона говорить, нет, я тебе скажу твою будущность. Sie sagt, ich werde dich doch sagen, deine Zukunft. І вони стояли одна против другої. Sie standen gegen über voneinander. И там, где вони стояли во дворе, und dort, wo sie auf dem Hof standen, вона начала входити в свой сеанс. Sie kam in diesen транс, in спиритистичен транс. І сестра призвала кров Христа. Und die Schwester hat das Blut Christi angerufen. Вона остановилась, эта женщина. Und diese Frau ist stehen geblieben. И говорит, зачем ты это сделала? Und hat zu ihr gesagt, warum hast du das gemacht? Она говорит, что я делал? Sie fragte sie, was habe ich gemacht? Я стою здесь. Ich stehe hier. Я ничего не делала. Ich habe nichts gemacht. Она призвала кровь Христа внутри. Sie hat das Blut Jesu Christi in ihrem Herzen angerufen, без in ihrem слов. Geist, ohne irgendwelche Worte zu sagen. И спиритистка сразу поняла. Und diese Frau hat sofort verstanden. Говорит, зачем ты это сделала? Und hat gesagt, warum hast du das gemacht? Говорит, а почему ты так говоришь? Und sie sagt, warum sagst du das so? И та женщина говорит. Und diese Frau sagt. Когда ты призвала кровь Христа? Als du das Blut Christi angerufen hast. Между мной и тобой. Zwischen mir und dir. Стала стена от земли и до неба. Kam eine Mauer von der Erde bis zum Himmel. И разделила нас. Und hat uns geteilt. Это делает кровь Христа. Das macht das Blut Jesu Christi. Слава Богу. Preis dem Herrn. Они победили его кровью Агнца. Sie haben ihm überwunden durch das Lammes Blut. Amen. Amen. Слава Богу. Preis dem Я Herrn. Вам уже не раз упоминал, ich habe nicht einmal schon erinnert, что я был два раза под гипнозом. Dass ich zweimal unter Hypnose war. Гипнотист старался гипнотизировать, загипнотизировать меня. Und der Hypnotiseur versuchte mich zu hypnotisieren. И я благодарю Господа. Und ich danke meinen благодаря Herrn, крови Иисуса Христа. Dank seinem Blut. Которую я призвал. Welche ich angerufen habe. Дух в этом маленьком человеке. Der Geist in diesem kleinen Menschen. Оба раза победил гипноза. Hat zweimal diesen Hypnose besiegt. И я хочу сказать новоуверовавшим. Und ich möchte sagen, die neu zum Glauben gekommen sind. Те, которые недолго верующие. Diejenigen, die nicht so lange im Glauben sind. Вы переживаете благословение от Бога. Ihr erlebt die Segnungen von Gott. И слава Богу за это. Und preis Gott dafür. Я тоже переживал благословение сразу после уверования. Ich habe auch viele Segnungen erlebt, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Я отдался Господу. Ich habe mich dem Herrn übergeben. И на восьмой день он крестил меня Духом Святым. Und nach 8 Tagen hat mich mit dem Heiligen Geist getauft. И вы знаете, такая слава сошла на меня. Und wisst ihr, solch eine Ehre und Herrlichkeit auf mich gekommen ist. Так как бы бочку горячего елея вылил кто на меня. Als jemand ein Fass mit heißem Öl auf mich gegossen hat. Это было долго. Das war lange. Постоянно. Immer. Я благодарил и славил Бога. Ich habe den Herrn gedankt. Мы недавно только поженились. Wir waren vor kurzem verheiratet und wir sind zum Glauben gekommen. Это было после войны сразу. Das war sofort nach dem Krieg. Моя жена немецкого рода. Meine Frau ist Deutsche. Она жила на немецкой экономике, а я на лагерной. Sie ist auf deutsche Ökonomie gewesen und ich war auf Lager. И мы не могли вместе жить. Und wir konnten nicht zusammen leben. Я не мог ее прокормить, а она меня не могла покормить. Ich konnte sie nicht ernähren und sie konnte mich nicht ernähren. Она получала в неделю буханку хлеба. Sie hat für eine Woche ein Brot bekommen. А я в лагере. Und ich war im Lager. И мы не могли вместе кушать. Und wir konnten nicht zusammen essen. И мне надо было ехать двумя поездами. Und ich musste mit zwei Züge hinfahren. И я должен подойти к кассе. Und ich musste zur Kasse rantreten. И сказать: «Bitte geben Sie mir Fahrkarte nach Durlach». Поняли вы? Дайте мне билет на Дурлах. И вы знаете, когда я хочу это сказать, я говорю на языках. Und wenn ich das sagen wollte, habe ich in Zungen gesprochen. То я отошел в сторону от кассы. Bin ich zur Seite von der Kasse gegangen. Я говорю: «Господи, подожди, пока я куплю картку». Ich hab gesagt: «Herr, warte bitte, bis ich die Fahrkarte kaufe». Так, вы знаете, Дух Святый меня наполнял. So hat der Heilige Geist mich erfüllt. Но, дорогие, не всегда так. Aber es ist nicht immer so. И так живешь дальше. Und wenn man so weiterlebt. И приходят огненные искушения, und испытания. Feurige Versuchungen. Я был в долине смертной тени. Ich war im Tal des Todens Schatten. И был в долине плача. Und ich war in der Tränental. И кажется, молитва только до потолка. Und man dachte, dass das Gebet nur bis zum Dachboden ist. И небо кажется, как свинцовое или бетонное. Железобетон. Und man denkt, dass der Himmel wie aus Blei oder aus Beton ist. Вы знаете, не так легко. Wisst ihr, dass es nicht so leicht ist. И сатана атакует. Und der Satan attackiert. И молитва, говорю, кажется, не помогает. Und es scheint so, dass das Gebet nicht hilft. Но есть один Schild. Aber es gibt nur ein Schild. Это кровь Христа. Das ist das Blut Jesu Christi. И никакая сатанинская стрела не пронзит этого щита. Und keine satanistische Pfeile werden diesen Schild durchstechen. Слава Богу за это. Preis Gott dafür. Это кровь Христа. Das ist das Blut Jesu Christi. Я всегда говорю. Ich sage immer. Братья и сестры, друзья. Брюдер, Schwestern, Freunde. Мы сидим в святом месте. Wir sitzen auf einem heiligen Ort. И я желаю, und ich wünsche mir, и Бог желает, und Gott wünscht auch, чтобы все мы были покрыты кровью Христа. Dass wir alle bedeckt werden mit dem Blut Jesu Christi. Если кто не под покровом крови Христа, wenn jemand nicht unter Bedeckung des Blutes Christi находясь ist, в святом месте, wo er auf dem heiligen Ort sich befindet, находишься в опасном месте. Du befindest dich auf einem gefährlichen Ort. Безопасное место под покровом крови Иисуса Христа. Ein sicherer Ort ist nur unter dem Blut Jesu Christi. Слава Богу за это. Preis dem Herrn. Amen. Amen. Идем дальше. Wir gehen weiter. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. И тут я прихожу к центру моей проповеди. Da komme ich zum Zentrum meiner Predigt. Иисус сказал, Jesus sprach, вы примете силу, ihr werdet die Kraft empfangen, когда сойдет на вас Дух Святый, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, и будете мне свидетелями. Ihr werdet meine Zeugen sein. Вы знаете, кто такой свидетель? Wisst ihr, wer ist der Zeuge? Свидетель есть очевидец. Der Zeuge ist der das alles beobachtet hat. Тот, который видел. Der das alles gesehen hat. Когда Иисус жил на земле, als Jesus auf Erden lebte, нас тогда не было. Wir waren da noch nicht. Когда Он страдал на кресте, нас не было. Als er litt auf dem Kreuze, wir waren noch nicht. Когда Он умирал, нас тогда не было. Als er starb, wir waren noch nicht. Когда Его хоронили, нас там не было. Als er begraben wurde, wir waren noch nicht. И когда Он воскрес, нас там не было. Und als er auferstanden ist, wir waren Но братья и сестры, aber Brüder und Schwestern, Дух Святой, der Heilige Geist, делает реальным то, что было. macht reell das, was war. Слава Богу. Preis Gott. Так как бы мы тогда были. Genauso wie wir, wie es damals war. И у нас нет тени сомнения. Und wir haben keinen Schatten vom Zweifel. В том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Dass Jesus der Christus und Sohn Gottes ist. И он единственный посредник между Богом и нами. Und er ist einzigste Mittler zwischen Gott und den Menschen. Иисус Христос есть единственный. Jesus Christus ist der einzigste. Мессия для народа израильского. Messias für das Volk Israel. Он пришел к своим. Er ist zu seinen gekommen. И они его не приняли. Und sie haben ihn nicht aufgenommen. Но мы, будучи язычники, heiden, und wir als Heiden. Мы приняли. Wir haben ihn aufgenommen. И он дал нам власть быть детьми Божьими. Und er hat uns Macht gegeben, die Kinder Gottes zu sein. Слава Богу за это. Preis dem Amen. Herrn. Слава ему. Preis sei ihm. Дорогие, ihr Lieben, они победили его. Sie haben ihn überwunden. Словом свидетельства своего. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Так говорит нам Слово Божие. So spricht uns das Wort Gottes. Я читал в русском переводе. Ich habe in russischer Übersetzung gelesen. Брат читал в немецком. Bruder hat in deutscher и Übersetzung на других gelesen. Языках. Und in anderen Sprachen. Победа в свидетельстве. Der Sieg ist im Zeugnis. Исповедание. In unserem Bekenntnis. То, что мы веруем. Dass wir glauben. И вот я говорю, здесь немножко остановлюсь. Und ich werde hier so etwas anhalten. Дорогие дети Божьи, teuren Kinder Gottes, кроме спасения нашей души, außer Errettung unserer Seele, самое важное, что мы имеем, wichtigste, was wir haben, это наше свидетельство. Das ist unser Zeugnis. Помните. Denk daran. Это наше свидетельство. Das ist unser Zeugnis. И мы его исповедуем. Und wir bekennen das. И храните его чистым. Und wir behalten das rein. Кажется, не так давно мы встречали Новый год. Vor kurzem haben wir Silvester gefeiert. И это для меня был 59-й раз. Und für mich war das 59. Mal. На чужбине, не на своей земной родине. Nicht auf meinen, in meiner Heimat, sondern im Ausland. Это было в Ютика, штат Нью-Йорк. Das war in Utica, Stadt New York. Передо мной проповедовали четыре братья. Vor mir haben vier Brüder gepredigt. Я был последний. Ich war der Letzte. Я должен был закончить 5:55. Ich musste 5:12 schließen, enden. Идем на колени. Und wir gehen auf die Knie. Но передо мной проповедовали четыре брата. Aber vor mir haben vier Brüder gepredigt. Все говорили о прошедшем годе. Alle haben über vergangenen Jahr gesprochen. Что мы сделали, was wir gemacht haben. И о новом, о жизни в новом году. Und über Leben im neuen Jahr. Чтобы нам лучшими быть христианами. Dass wir bessere Christen im neuen Jahr werden. Чтобы нам быть более плодородными, плодоносными в новом году. Dass wir noch mehr Früchte bringen im neuen Jahr. И последний брат. Und letzter Bruder, который проповедовал передо мною, welcher vor mir gepredigt hat, он говорил свою тему, er hat sein Thema gesprochen, о бесплодной смоковнице, über unfruchtbarer Feigenbaum. Мы все это хорошо знаем. Wir wissen das alles sehr gut. И хозяин приходит, und der Gärtner kommt, говорит садовнику, зруби эту смоковницу, und sagt zu seinem Diener, dass er diese Feigenbaum abhauen soll. Я прихожу вже третій год. Ich komme schon zum zu diesem Baum drittes Mal, drittes Jahr. І вона не приносить плода. Und sie bringt keine Frucht. Вона тільки місце займає. Sie nimmt nur Platz. Зруби її. Hau die ab. І этот садовник, und dieser Gärtner, dieser просит, bittet, упрошает хозяина. Und bittet und fleht ihn an. Остави її ще на год. Lass diesen Baum noch für ein Jahr. Братья и сестры, Geschwister, эти слова говорил Иисус. Diese Worte hat Jesus gesagt. И этот брат читал и повторял их. Und dieser Bruder hat diese Worte gelesen und hat die wiederholt. И Иисус говорит словами как бы садовника. Und Jesus spricht mit Worten des Gärtners. Я окопаю ее. Ich werde das wieder so begraben. Обложу навозом. Ich werde обложу навозом, мист по-немецки, навоз. Zugeben. Dünger werde zulegen, zugeben. Обложу навозом. И увидим, не принесет ли плода. Und wir werden schauen, ob dieser Baum eine Frucht bringen wird. Если нет, тогда зарубишь. Wenn nicht, dann werden wir abhauen. И на основании Писания. Und aufgrund der Schrift. Я говорю вам, братьям проповедующим. Ich sage euch zu den Brüdern, die predigen. Я не уверяю, что копают. Ich bin я sicher, не гарантирую, что копают. Ich lege keine Garantie, dass das alles gemacht wird. Хотите плод приносить? Wollt ihr die Frucht bringen? Навозом обложат. Dünger wird er geben, zugeben. Я хочу, чтобы вы поняли эти слова. Ich möchte, dass ihr diese Worte но versteht. Навозом обложат и щедро обложат. По сами уши. Und mit Dünger wird so reichlich zugetan. Это не шутка, братья. Bis die Ohren. Это не шутка. И не смех. Und das ist aber kein эти слова Spaß сказал Христос. Diese Worte hat Christus gesagt. И Христос знал, und Christus wusste, что навозом облагает это удобрение. Dass, wenn man Dünger zugibt, das ist nur zum Guten für die Erde. Фармери или бауэр это делают. Die Bauern tun das. Чтобы лучше был плод. Dass es eine Frucht besser wird. Но я докажу, почему это нужно вам. Aber ich werde bestätigen, warum braucht ihr das? Я говорю, что я пережил. Ich habe euch gesagt, ich habe schon erlebt. И каждый из истинных слуг Божьих пережил. Und jeder von wahren Diener Gottes hat das auch erlebt. Тот, что облагают навозом, das alles, was mit dem Mist umgetan wird, рано или поздно, früher oder später, оно принесет вам пользу. Bringt euch, wird das zum Guten führen. Оно с вас слетит, как с гуся вода. Das wird von euch abfallen. И будет вам в пользу. Und wird euch zum Guten. Почему? Warum? Слово Божие говорит. Das Wort Gottes spricht. Дух Божий, Дух славы пребывает на вас. Geist Gottes, Geist der Ehre bleibt auf euch. Теми он хулится, бесчестится, а вами прославляется. Mit denen wird euch verspottet und gelästert, aber in euch wird verherrlicht. Да, слава Богу за это. Preis dem Herrn dafür. Но здесь есть warnung или предостережение. Aber hier ist eine Warnung. Берегитесь, не влезьте в навоз сами. Dass ihr nicht in den Mist reintretet. Что это значит? Was bedeutet храните das? Свое свидетельство чистым и святым. Bewahrt euren Zeugnis rein und heilig. Amen, братья. Amen. Храните ваше свидетельство чистым и святым. Bewahrt euren Zeugnis rein und heilig. И оно имеет и будет иметь влияние. Und ihr werdet einen Einfluss haben. И оно будет приносить плод. Und das wird eine Frucht bringen. Amen. Amen. Мы знаем в Америке. Wir wissen, dass in Amerika. И вы знаете. Und ihr wisst das auch. Были великие проповедники. Waren sehr große Prediger. Они еженедельно проповедовали миллионам людей. Sie haben jede Woche für Millionen Menschen gepredigt. Но они не сохранили своего свидетельства. Aber sie haben ihren Zeugnis nicht bewahrt. И сегодня никто их не хочет слушать. Und heute keiner will diese Menschen hören. Поэтому deswegen храните ваше свидетельство чистым. Bewahrt euren Zeugnis sauber und rein. Amen. Amen. То, что облагать и будут облагать. Dass es навозом umzulegen werden mit dem Mist. Будут поносить, будут бесчестить. Und werden lästern und spotten. Сегодня в Белоруссии, например. Heute in Weißrussland. Что, какую грязь кидают на нас пятидесятников? Wie werden die Pfingstler dort verschmutzt? Мы приносим людей в жертву и так дальше. Dass wir die Menschen zum Opfern bringen. Вы свидетели. Ihr seid die Zeugen. Сколько вас пачкали? Wie wart ihr verträgt? Но когда вы сохранили ваше свидетельство чистым? Aber als ihr euren Zeugnis rein und sauber gehalten habt. Бог дал вам все выдержать. Gott hat euch alles gegeben, dass ihr das alles erduldet und hat euch bewahrt. Слава ему. Preis sei ihm. Halleluja. Halleluja. Мы были на конференции в Киеве. Wir waren auf einer Konferenz in Kiew. И когда мы приехали в Новоград-Волынск. Und als wir nach Novograd-Volinsk kamen. С Петром Новороком. Mit Bruder Peter Novorok. И жена говорит ему. Und die Frau sagt zu ihm. Петро, ты знаешь, кто у нас вчера был в собрании? Peter, weißt du, wer bei uns gestern in der Versammlung war? Говорит, был Лукьянов. Es war Lukjanov. Начальник, бывший начальник КГБ. Ehemaliger Oberster von KGB. Он пришел в собрание. Er kam in die Versammlung. Уже старший теперь человек. als jetzt als älterer Mensch, geworden ist, плачет, weint и просит прощения. Und bittet um Verzeihung, um Vergebung. Говорит, я вас предавал, я вас судил. Ich habe euch gerichtet, ich habe euch verfolgt. Я вас ссылал в Сибирь. Ich habe euch nach Sibirien тюрьме, geschickt, штрафовал. In die Gefängnisse. Ich habe bestraft. Говорит, можете мне простить? Könnt ihr mir das vergeben? Церковь говорит, прощаем. Die Gemeinde sagt, ja, wir vergeben dir. Да, дорогие. Ja, ihr Lieben, Сатана хорошо знает, der Satan weiß ganz gut, что ваше свидетельство, dass euer Zeugnis, имеет силу, hat eine Kraft, побеждать силы тьмы. Überwinden die Mächte des, здесь написано, der Dunkelheit. Hier steht geschrieben, они победили его, sie haben ihn überwunden, словом свидетельства своего. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Братья и сестры, Brüder und Schwestern, я говорю это со слезами, ich spreche das mit den Tränen, за всякую цену. Für jeden Preis. Храните ваше свидетельство чистым. Bewahrt euren Zeugnis rein. Не позвольте дьяволу. Lässt den Teufel nicht zu. Чтобы вы сами осквернили ваше свидетельство. Dass ihr euren Zeugnis befleckt, beschmutzt. Оно не будет иметь силы. Dieses Zeugnis wird keine Kraft haben. Но пока оно будет чистым. Aber solange dieses Zeugnis будет rein святым, ist, wird heilig. Пускай хай. Как они пачкают нас? Die werden auch, wie auch immer, uns vertreten. Наше свидетельство будет да и аминь. Unser Zeugnis wird ja und amen, amen sein. Я не хотел бы этого имени употреблять. Ich möchte diesen Namen nicht verwenden. Но вы знаете, при царе. Aber ihr wisst, als zu Zarenzeiten. Ленин прятался между верующими. Ленин hat sich versteckt unter den Gläubigen. И он сказал такие слова. Er hat folgende Worte gesagt. Говорит, христианин это как гвоздь. Er sagte, ein Christ ist wie ein Nagel. Чем больше, сильнее бей, он глубже лезет. Je doller du ihn schlägst, desto tiefer dringt er rein. Amen. Amen. Слава Богу. Preis dem Herrn. Если нас бьют, wenn wir geschlagen werden, что-то выбьют из нас. Wird etwas herausschlagen. Дмитрий все пережил. Дмитрий hat alles erlebt. Когда сметану бьют, масло забьют. Wenn Schmand wird geschlagen, dann kommt Butter. Вы знаете, Дмитрия тоже били. Дмитрий wurde auch geschlagen. Облагали всем. Und haben mit allem umzugelegt. И сделали миссионера. Und haben einen Missionar gemacht. Слава Богу. Preis dem Herrn. Amen, братья. Amen. Они победили его, дьявола победили. Sie haben den Teufel überwunden. Кровью Агнца. Mit dem Blute des Lammes. Не возлюбили своей жизни до смерти. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. И своим свидетельством. Und durch das Wort ihres Zeugnisses. Поэтому Слово Божие говорит. Deswegen das Wort sagt. Будем хранить исповедание веры. Wir werden Bekenntnis unseres Glaubens bewahren. Аллилуйя. Аллилуйя. Amen. Я говорю это. Ich sage das. Под помазанием Святого Духа. Unter der Salbung des Heiligen Geistes. Слава ему. Preis sei ihm. Нужно правильно исповедовать. Wir müssen richtig bekennen. Мы читаем в Евангелии от Матфея. Wir lesen in Matthäus Evangelium. В 13 главе. 13. Kapitel. 58 стихом. Ничего не надо. Я скажу, что там написано. Иисус Христос. Иисус Христос. Пришел в свое отечество. Kam in seine Heimat. И ничего там не мог сделать. Und konnte dort nichts machen. Ничего не мог сделать. Konnte nichts machen. Никаких чудес. Keine Wunder. Где-то мог дома не мог сделать. Er konnte zu Hause nichts machen. Мы видим, люди не верили. Wir sehen, dass die Menschen nicht geglaubt haben. Так мы же его знаем. Wir kennen doch его отца, мать знаем. Wir kennen seine Mutter, братья, seinen сестер Vater, знаем. Seine Geschwister. Я не знаю, как у вас. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Но я не раз слыхал. Aber ich habe schon nicht einmal gehört. И дети кажут. Und die Kinder sagen. Ну что наш тато знает? Was weiß unser Vater? Что наша мама знает? Was weiß unsere Mutter? Ваши не говорили так? Habt eure Kinder auch so gesagt? Может, наша бабушка и меньше знает вас. Vielleicht unsere Großmutter weiß weniger als ihr. Не знаю, может читать до 100 или нет. Kann sie vielleicht auch bis 100 zählen, weiß ich nicht. А вы университеты покончали. Und ihr habt die Universitäten beendet. Но бабушка одно знает. Aber Großmutter weiß eins. Встать на колени. Dass sie sich hinkniet. Молитвой коснуться неба. Mit dem Gebet den Himmel anfassen. И привести вас к Богу. Und euch zu Gott führen. Amen. Amen. Когда этот случай случился у Львова недавно, упал самолет. in Lwów gewesen war, als Flugzeug abgestürzt ist. И много людей убиты были на земле. Viele Menschen sind umgekommen. Из одной верующей семьи und aus einer gläubigen Familie поехало трое ребят тоже туда. Sind drei Jungs hingefahren. Но Бог побудил бабушку верующую молиться за них. Aber Gott hat für Großmutter gegeben, dass sie für sie betet. И она целую ночь за них молилась. Und sie hat ganze Nacht für sie gebetet. Они сбились с пути и не поехали туда. Sie haben den Weg verloren, sie haben sich verfehlt und sind sie gar nicht dorthin angekommen. И остались живы. Und sind am Leben geblieben. Слава Богу. Preis dem Herrn. Amen. Amen. Это очень важно. Das ist sehr wichtig. Дети Божьи. Kinder Gottes. Поэтому моя тема исповедание веры. Deswegen ist mein Thema Bekenntnis des Glaubens. Слово Божье имеет силу. Das Wort Gottes hat Kraft. Дух Святой имеет силу. Der Heilige Geist hat Kraft. Но дело творит Слово. Und die Werke tut das Wort. Произнесено в силе Святого Духа. Welches in der Kraft des Heiligen Geistes gesagt wird. И христианин und der Christ никогда не поднимется выше своего свидетельства. Wird sich nie erhöhen über sein Zeugnis. Храните ваше свидетельство. Erhaltet euren Zeugnis. Свидетельство. Zeugnis. Храните ваше исповедание веры. Bewahrt euren Bekenntnis des Glaubens. Чистым и святым. Rein und heilig. И оно будет иметь влияние. Und das wird einen Einfluss haben. Amen. Amen. Слава Богу. Preis dem Herrn. Я благодарю вас за ваше внимание. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Мы станем наши ноги. Wir werden jetzt aufstehen. Я понимаю, вам трудно там преклонить колени. Ich verstehe, dass für euch ist schwer, мы станем euch на ноги. Zu knien. Wir werden aufstehen. Прославим Господа. Wir werden dem Herrn loben und preisen. Wir werden beten.